1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir hier im Radio bei 1 Live sind 20 Minuten unter uns und das WDR Fernsehen wird entsprechend später heute zuschalten. Aber schön, dass ihr da seid und wie immer freitags eine freie und offene Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der muss hier diese Nummer anrufen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Olaf. Und Olaf ist, wie alt ist er denn? 44. Hallo Olaf. Hi, Domian. Olaf, um was geht's? Tja, ich habe, glaube ich, so ein bisschen Bockmist gebaut. Und da muss ich einfach so ein bisschen so eine Vorgeschichte erzählen, damit man das auch vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann, weil sonst kann man das gar nicht nachvollziehen. Okay. Also ich war jahrelang glücklich verheiratet und habe auch ein Kind und habe ein Haus gebaut und alles. Und dann hat mich damals meine Ex-Frau mit meinem Bruder betrogen. Und daraufhin habe ich alles gecancelt und habe mich dann von der Frau scheiden lassen. Habe dann aber auch selber für mich so meine ganzen Wertigkeitsgefühle verloren, sage ich jetzt mal. So alles, was Familie angeht, was man so eben halt fürs Leben braucht, so aufbauen und, und. Mhm. Und auch das Vertrauen zum Menschen allgemein ist bei mir ziemlich auf der Strecke geblieben. Und dadurch lernte ich damals meine jetzige Freundin kennen. Ja. Mit der bin ich jetzt 5 Jahre zusammen. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Typ Mensch. Da lege ich überhaupt keinen Wert irgendwie auf materielle Sachen. Und ist auch ein sehr naturverbundener Mensch. Und die macht alles für einen, praktisch. Mhm. Und diese Frau, die habe ich 1,5 Jahre mit einer anderen Frau betrogen, ohne mir einen großen Kopf darüber zu machen. Und zwar mit meiner Nachbarin. Wie merkwürdig. Ja, du warst vorher Opfer einer solchen Geschichte und nun hast du es selbst gemacht. Genau. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir da vorher überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Und aber warte mal eben, noch merkwürdiger, du hast ja keine Gedanken darüber gemacht? Nein. Warum nicht? Wie kommt das? Ich kann nicht mehr sagen. Also von den Gefühlen her, also habe ich sie geliebt, ne? Oder liebe ich sie? Deine Freundin? Meine Freundin. Mhm. Und die andere, das war so eine Sexaffäre? Nein, mit der hatte ich eine richtige Beziehung gehabt. Ach so, also das ist meine Nachbarin praktisch hier. Also ich wohne seit 5 Jahren alleine. Meine Freundin wohnt mit ihrer Tochter 5 Jahre alleine. Und ich habe auch eine 9-jährige Tochter. Und sie ist hier damals zur gleichen Zeit hingezogen wie ich auch. Und ja. Wir haben uns zufälligerweise aber erst vor 3 Jahren kennengelernt. Wie ist denn der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass ich mit meiner Nachbarin vor 3 Monaten, also im Oktober das erste Mal Schluss gemacht habe. Ja. Und im Februar das endgültig beendet habe, aber meine Freundin, mit der ich 5 Jahre zusammen bin, die weiß davon. Die weiß davon? Die weiß die ganze Geschichte. Seit wann? Sie weiß das eine für sich schon längere Zeit, hat das aber für sich immer so ein bisschen verdrängt. Woher weiß sie es? Von anderen Leuten. Nicht von dir? Nein, erst nicht. Hast du es abgestritten, als sie dich dann darauf angesprochen hat? Ja, habe ich. Lange? Ja. Bis zum Schluss? Nee, bis zum Schluss nicht. Ich habe ja das nachher gesagt, dass es eben halt beendet ist mit dieser Freundin da von dem Mann. Hm. Und das ist seit Februar. Und seitdem, was mich da mal am meisten bei auch ärgert, ist, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich die Frau liebe. Ne? Welche Frau? Und, mit der ich 5 Jahre zusammen bin. Ja. Und das nimmt sie mir natürlich jetzt nicht mehr so ab, ne? Das heißt, ihr seid jetzt in einer richtigen Krise. Wir sind in einer richtigen Krise. Ja, eine für sich will sie das beenden, bloß sie kann sie auch nicht so lösen. Ach so, die Krise ist so stark, dass sie es beenden möchte. Ja, genau. Weil das Vertrauen so kaputt ist und trotz Schlussmachens deinerseits da nicht mehr viel zu reißen ist. Genau, und sie hat, ich reiß mir jetzt seit 3 Monaten den Arsch auf und laufe ihr hinterher. Ich meine, ich kann sie verstehen, ne? Ich kann sie auch verstehen. Ja, und ein bisschen dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, dumm gelaufen klingt mir zu harmlos. Ja, ist auch harmlos. Ich finde, dass du einen fulminanten Fehler gemacht hast. Ja, nicht nur das, ich habe die Frau auch unwahrscheinlich verletzt und wahrscheinlich einen Menschen aus ihr auch mitgemacht, der sie gar nicht ist, ne? Und dann nicht mal dazu zu stehen, nachdem sie dich darauf angesprochen hat, das dann nur noch abzustreiten. Ja, nachher zum Schluss nicht mehr. Ja, gut, zum Schluss, aber eine ganze Weile hast du gerade gesagt, hast du gelogen. Mhm. Das stimmt. Nachdem, wir wollen immer noch festhalten, nachdem deine ehemalige Frau von damals dir so einen Schmerz angetan hat. Ja. Machst du dasselbe mit einer anderen Person? Genau. Mehr oder weniger. Genau. Ist nicht richtig, ich weiß das. Nee, wirklich nicht. Wirklich das, nicht. Das gibt's auch nichts zu entschuldigen. Nee, da gibt's überhaupt nichts zu entschuldigen. Die Frage ist jetzt nur, mehr als zu sagen, ich möchte mit dir zusammen sein, ich liebe dich, es tut mir leid, mehr kannst du ja nicht machen. Nee, das Problem ist auch, man neigt dazu zu überdrehen, ne? Also ihr auf den Senkel zu gehen, weil sie sagt, sie braucht auch mal ihre Ruhe oder ich melde mich und... Inwiefern gehst du ihr auf den Senkel? Ja, ich melde mich ziemlich häufig bei ihr, ich schreibe ihr ziemlich viele SMS. Und wie viel? Och, das sind schon so einige. Das kann manchmal so, also wenn ich so in Rage bin, können das schon mal so 10, 15 Stück pro Abend sein, ne? Ja, das nervt. Ja. Das nervt. Stell dir mal vor, du würdest zugemüllt mit so vielen SMS, würdest du wahnsinnig werden. Ja, das ist aber so eine innerliche, also seit Februar laufe ich hier, also schlafe ich nachts kaum noch, 3-4 Monate, also 3-4 Stunden schlafe ich nur noch und laufe hier nachts durch den Wald und also ich bin schon... Was ich nicht richtig verstanden habe, ist, dass deine Freundin jetzt irgendwie erst darüber nachdenkt, dich zu verlassen. Warum eigentlich nicht früher schon? Das weiß ich immer, weil sie mich so liebt. Also das ist ein Mensch, der, also die liebt mich über alles. Und das habe ich eben halt nicht erkannt, so in dieser Form, ne? Ja, gut, aber auch die Tatsache, dass du deinen Schluss gemacht hast mit der anderen Frau, hat sie dann nicht weiter, ja, wieder zu dir geführt? Offensichtlich ja, nicht. Ja, ich denke mal schon. Ich denke mal, das eine hat damit zu tun, auch mit ihrer Tochter, die hat eine 12-jährige Tochter, die hat dieses ganze Trubabum mitgekriegt, auch. Und dass das so eine Schutzfunktion ihrer Tochter gegenüber ist, weil sie hat auch zu mir gesagt, Mensch, ich habe mein ganzes Leben immer nach dir ausgerichtet und habe meine Tochter vernachlässigt, ne, was auch so ist. Und sie dann praktisch auch so ein bisschen so eine Schutzfunktion jetzt aufbaut, so nach dem Motto, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Ja, ja. Dass mir ein Mensch so wehtut. Sag mal, die Nachbarin, die ist immer noch deine Nachbarin, ne? Ja. Die siehst du täglich oder oft zumindest? Ja, die sehe ich fast täglich. Aber weil die mit dem Auto bei mir praktisch hier vom Fenster, ich habe so eine Erdgeschoss, da sind so Bungalows, die nebeneinander stehen. Ja. Wie ist denn da das Gefühl? Gar nicht. Wie gar nicht? Das ist ganz weg? Ja. Du hast von dir aus Ausschluss gemacht? Ja. Weil das Gefühl weg war? Ja. Ja, nee, nicht weil das Gefühl weg war, weil mir meine Freundin, wo ich jetzt 5 Jahre mit zusammen war, weil die mir zu wichtig war. Deswegen habe ich das auch im Oktober das erste Mal beendet. Ach so. Und jetzt bist du dir aber sicher, dass die Gefühle weg sind zu dieser Nachbarin? Ja. Wusste die Nachbarin eigentlich all die Zeit, dass du noch eine Freundin hast? Ja, halb. Das heißt, da hast du auch rumgelogen? Ja. Du bist mir ein Typ. Ja, ich weiß. Mensch. Olaf, du kannst nichts machen. Gar nichts. Ich weiß, ich habe mit Gefühlen von Menschen gespielt und ich habe Scheiße gebaut, das weiß ich auch. Du kannst nur hoffen, indem du die Sache sich jetzt etwas beruhigen lässt. Hör auf mit der SMS-erei und dieser ganzen Ankrallerei an diese Frau. Das bringt sowieso nichts, da machst du noch mehr kaputt. Versuche ganz normal, dich zu verhalten. Zeige ihr, dass du sie liebst und dass es dir irre leid tut. Vielleicht hast du eine Chance. Durch diese Aktivitäten, durch diese panischen Aktivitäten erreichst du überhaupt nichts. Das weißt du auch. Ja. Ne? Das ist dir klar. Ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwie in der Panik denkt, wenn 5 SMS nicht reichen, dann vielleicht 10, aber das ist völliger Unsinn. Ja, das Blöde ist, man hat, da ist man wieder so ein bisschen egoistisch gestrickt. Man hat so ein bisschen Verlustängste dann auch, ne? Ja. Weil man diesen Menschen auch so liebt, ne? Du hast Verlustängste und du bist egoistisch. Ja, genau. Was schreibst du denn eigentlich in diese SMS immer rein? Das ist unterschiedlich. Also manchmal schreibe ich ihr 1000 Mal, dass ich sie liebe und dass ich ihr dann sage, du hör mal zu, ich bin jetzt gerade da, dass sie auch immer weiß, wo ich bin. Ja, weil ich. Was meinst du, wie inflationär das ist, wenn man mehrfach jemanden oder immer zu jemandem sagt, ich liebe dich? Ja, ich weiß, es stumpft irgendwann mal ab. Total. Ne? Ja. Das sind so gewichtige Worte, die sagt man äußerst selten. Ja, ich weiß. Äußerst selten. Und dann hat das auch eine Wirkung, weißt du? Ich hoffe, dass du aus diesem ganzen Desaster gelernt hast. Ja, und wie? Dass du daraus gelernt hast. Und wie? Alles gut. Aber eben halt, wie gesagt, die Hoffnung stirbt immer zuletzt, ne? Ja, okay. Ja. Da haben wir noch ein Plagiat noch ausgesprochen. Ja. Eine Plattitüde. Ja, ich weiß. Aber es ist eben halt ziemlich hart auch, ne? Dass man da, man weiß selber über seinen, über den Scheiß, den man da selber gebaut hat, ne? Und man weiß selber, dass ein Mensch selber einen schon mal sowas angetan hat und ja, selber macht man's. Und was mir auch am meisten wehtut, ist eben halt, was ich dieser Frau angetan habe. Ja. Und da ärgere ich mich am meisten drüber. Okay, wir haben alles besprochen, Olaf. Ja, du mir. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiedersehen. Frohes Pfingstfest. Ja, dir auch, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220. Jetzt geht meine Leitung hier nicht weg. Ja, da ist sie weg. Ist so ein bisschen schwierig, ne, mit den Fremdworten. Plagiat und Plattitüde. Hier ist Frank. Frank ist 44. Hallo, Frank. Hallo, Domian. Hier ist Frank. Auch 44. Ja. Wie Olaf gerade. Frank, um was geht's bei dir? Mein Problem ist, dass ich zwangskrank bin. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich momentan allein die Wohnung nicht mehr verlassen kann. Mhm. Das heißt, ich muss immer kontrollieren, ob der Herd aus ist, ob das Wasser aus ist, ob sämtliche Lampen aus sind, ob irgendwelche Maschinen aus sind und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Und wie lange hast du diese Erkrankung schon? Oh, angefangen hat das ungefähr vor 5-6 Jahren oder so. Ah ja, und vorher war alles ganz normal? Ja, ich war vorher ganz normal, ich konnte ganz normal das Haus verlassen, ich konnte ganz normal einkaufen gehen. Was hast du beruflich gemacht vorher? Ich habe Zeichner gelernt, Bauzeichner gelernt. Mhm. Und du kannst dem Beruf jetzt nicht mehr nachgehen? Nein, nee. Nein. Ich habe auch das Lebst Problem. Du? Ich habe schon mittlerweile 7 Augenoperationen gehabt auf dem linken Auge. Warum? Das ist fast blind mittlerweile. Ach so, das ist aber eine andere Erkrankung dann. Ja. Ja. Ich habe halt eine seltsame Erklärung. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt als Spinner gelten, aber ich habe halt das Gefühl, ich habe früher mit schwarzer Magie gespielt und das schlägt jetzt zurück. Hm. Ja. Naja, da stochen wir jetzt ein bisschen im Nebel. Ja. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Ich bin momentan auch sozial isoliert und ich habe eigentlich nur noch eine Kontaktperson momentan, die mir hilft, ja. Mhm. Mit der ich dann auch hier die Wohnung verlassen kann und einkaufen gehen kann. Wer ist das? Das ist ein ehemaliger Mathematiklehrer von mir. Ach, das ist ja lustig. Ein ehemaliger Lehrer von dir. Ja, ich war bis vor kurzem auf der Abendschule. Mhm. Hab dort mein Fachabitur gemacht, ja. Ach so. Ja. Ach, bis vor kurzem? Ja, also bis vor einem Jahr. Ach, das heißt also, du bist mit dieser Zwangserkrankung, die du nun schon 5-6 Jahre hast, bist du dennoch zur Schule gegangen? Es ging am Anfang, war es nur ganz wenig, dass ich nur ganz wenig kontrolliert habe, ob ich meinen Rechner habe, meine Stifte habe und sowas, ja. Ja. Und dann mehr Liste halt dann durchgerannt und dann eine Viertelstunde gebraucht, bis ich rauskam, ja. Mhm. Ja. Das heißt, du hast dein Abitur gemacht? Fachabitur habe ich gemacht, ja. Respekt. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Und dann hat sich zwischen dir und diesem Mathematiklehrer auch so eine Art Freundschaft entwickelt. Ja, das war auch eine wilde Story, aber ich weiß nicht, ob die jetzt hier reinpasst, ja. Aber auf jeden Fall ist er eine enge Kontaktperson, die einzige Kontaktperson, die du hast im Moment. Ja. Ja. Ja? Also ich war jetzt auch mit diesem Lehrer in Freiburg und dort gibt es eine psychiatrische Klinik und Entschuldigung, ich bin sehr nervös momentan. Mhm. Naja, lass mich mal einfach fragen, dann brauchst du nicht so lange in einem Stück zu sprechen. Ja. Ich würde ganz gerne in eine andere psychiatrische Klinik gehen, aber das kann sein, dass der Rentenversicherungsträger das nicht macht, ja. Ach so, das ist ja auch eine wichtige Information. Es gibt ja Menschen, die eine ähnliche Erkrankung haben wie du, die auch nicht raus wollen und sich auch eigentlich nicht vorstellen können, in eine Klinik zu gehen. Du kannst das schon. Ja, der Leidensdruck ist halt mittlerweile so groß, dass irgendwas passieren muss. Ja. Ja. Ich habe früher das Internet benutzt, ich war früher in Vereinen aktiv, ich bin früher Auto gefahren, Motorrad gefahren, das geht halt alles nicht mehr. Ja. Und warum willst du nicht in die Klinik in Freiburg? Ich weiß nicht, das ist so eine Sache, ja. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich da hinpasse, ja. Ja, also du bist dort mal hingefahren mit deinem Bekannten da? Ja, und, genau. Das hat dir aber nicht so zugesagt da? Nee, aber ich... Meine Familie macht mir halt jetzt viel Druck, ja. Also mein Vater macht Druck, mein Bruder macht Druck und sagt, ja, das wird nicht immer jemand für dich da sein, ja. Was gefällt dir denn nicht an der Klinik? Mir fehlt der spirituelle Faktor, ja. Sowas wie meditieren lernen oder ich. ist wahrscheinlich in einer, ich vermute mal, in einer Universitätsklinik auch eher nicht so angesagt, ne? Ja. Ich hab mich halt oft schon mit der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg unterhalten, ja, weil ich habe ich mal manchmal Bilder und teilweise kommt das, was ich male, dann passiert dann, ja. Also, ja, ich vermute, dass du ich sag mal, diesem Glauben verfallen bist, dass deine Erkrankung etwas mit übernatürlichen Kräften zu tun hat. Ja, genau. Und daher fühlst du dich in einer normalen Klinik nicht richtig aufgehoben. Richtig, genau. In der anderen Klinik gäbe es dann wenigstens Ansprechpartner und die arbeiten auch mit der parapsychologischen Beratungsstelle Freiburg zusammen, ne? Mhm. Und das. Welche Klinik jetzt? Welche Klinik arbeitet mit Freiburg zusammen? In Bad Kissingen ist das. Ach so. Und das nennt sich Heiligenfeld, ja. Und da würdest du gerne hingehen? Eigentlich schon, ja. Und was spricht da? Ich frage, ob sie mich nehmen, ne? Ja, das ist auch ein großes Klinikum. Ja. Ja. Gut, das ist doch schon mal ein Weg, wenn du sagst, da will ich hin und da würde ich mich ganz gut aufgehoben fühlen, finde ich das doch schon mal eine gute Sache. Ja. Aber ich finde halt momentan auch niemand, der sagt, okay, ich nehme dich an der Hand und wir fahren jetzt zusammen dahin. Ja. Was ist denn mit deinem Mathematiklehrer? Der hat gesagt, er würde das machen, wenn ich in Freiburg das wahrgenommen hätte, ja. Warum unbedingt will er, dass du dorthin gehst? Ich denke, er hat halt selber das rausgefunden, ja, und hat das auch angeleiert, ja. Mhm. Und hält die für die bessere Klinik. Die bessere. Was sagt er denn zu deinem, ich sag mal, ja, Denken? Ja, parapsychologischen Einordnung des Ganzen. Was sagt er dazu? Er glaubt nicht so richtig daran. Mhm. Ja. Das glaubst du das wirklich voll und ganz oder ist das nur so ein Teilglauben? Das ist so 50-50, ja. Mhm. 50-50. Das ist natürlich schlimm, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie von dunklen Mächten gefangen. Ja, genau. Da muss man wirklich dringlichst etwas gegen tun. Ja. Du kannst deine Wohnung alleine nicht mehr verlassen. Ich kann bis auf den Hof gehen, ich kann bis zum Nachbarn gehen, ja. Mhm. Aber manchmal schaffe ich es, eine Runde um den Block zu laufen, aber dann kriege ich wieder Angst, ja, ich wohne hier am Waldrand, ja, mhm. dass ich mir irgendwie Zecke oder irgendwas fange und dass ich mhm. irgendwie krank werde oder so, ja. Und deine Wohnung ist wahrscheinlich klinisch sauber, oder? Leider nicht. Leider nicht? Leider nicht, nein. Also so ein Putz- und Waschzwang hast du dann zudem nicht auch noch? Doch, also wenn ich mich dusche ich mich halt nicht nur einmal ab, sondern so ein 3, 4 oder 5 Mal, ja, oder wenn ich mir die Hände wasche, dann auch. Nicht einmal, ja. Aber die Wohnung putzt du dann nicht so oft? Nee. Nee. Wie kommt das? Das ist eine gute Frage, ja. Ich bin wahrscheinlich oft zu sehr mit irgendwelchen Grübeleien beschäftigt oder mit Fernsehgucken oder sowas, ja. Beschäftigst du dich dann auch mit diesen, noch immer so mit diesen magischen Fragen? Ja. Ja. Ist vielleicht in deinem Zustand auch gar nicht gut, sag ich jetzt so von außen. Ja, kann sein, ja. Vielleicht wäre der Weg wirklich, wenn du dich ganz lösen würdest von diesem ganzen Kram. Ja. Ja, ich find's halt faszinierend, ja. Und da ist noch was, wo man Neues. Na gut, aber du siehst ja, wo es hingeführt hat bei dir. Dir geht's extrem schlecht. Ja. Warst du mal verheiratet oder hast du Kinder? Nein, weder noch. Weder noch. Weder noch, ja. Wie lange hast du keine Beziehung mehr? Gott, letzte Beziehung, die ist jetzt auch ein Jahr vorbei und das war auch eine sehr wilde Geschichte, ja. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt im Fernsehen jetzt sagen darf. Die Frau habe ich in der Schule kennengelernt und sie hat der Klasse und mir und allen Leuten vorgetäuscht, sie hätte ein Baby bekommen, ja. Mhm. Und irgendwann hat sich herausgestellt, sie hat niemals ein Baby bekommen, ja, und sie hat mir gegenüber auch gesagt, dass das Kind gestorben wäre, ja. Und ich habe sie dann getröstet und alles Mögliche getan, ja. Mhm. Ja. Frank, also ich finde, wir sollten dir mal eine fachkundige, auch im Sinne einer klinischen Beratung hier zukommen lassen. Ja. Ich habe eine Psychologin heute Nacht hier, die im klinischen Bereich arbeitet, ja. die mitgehört hat. Ja. Ich möchte, dass du mit ihr sprichst. Weil ich glaube, da brauchst du schon ein paar sehr handfeste Ratschläge. Ja. Und ich hatte halt auch eine ziemlich traumatische Kindheit, ja. Ja? Ja. Also es könnte sein, dass ich bin irgendwo psychisch misshandelt worden, ja. Ja. Das heißt, also ich musste am Telefon irgendwelchen Leuten sagen, dass ich sie nicht mag, oder meinem Vater sagen, dass ich sie nicht mag, ja. Ja. Und mir ist immer wieder gesagt worden, du bist wertlos, ja, du bist ein Unfall und deine Geburt war so schwierig und das war alles so furchtbar, ja. Ich höre daraus, dass du eigentlich bisher kein so glückliches Leben hattest. Nicht wirklich, nein. Mhm. Nicht wirklich. Ich habe auch durch meine Erkrankung habe ich halt auch sehr, sehr viele Freunde verloren, ja. Mhm. Weil ich kann halt nicht mehr in meine Stammkneipe fahren, so ganz locker, ja. Weißt du, was ich erstaunlich finde, dass du in diesen ganzen Schwierigkeiten es geschafft hast, deine Abendschule durchzuziehen und dein Fachabitur zu machen. Ja, ich wollte eigentlich das richtige Abi machen, aber dann, weißt du, ich nehme jetzt seit Jahren Psychopharmaka, ja, gegen Psychosen und sowas. Ja. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das macht irgendwie das Landvermögen und die höheren Geistesfunktionen. Na gut, aber immerhin, ja, aber immerhin hast du das Fachabitur geschafft. Ja, ich bin trotzdem nicht irgendwie stolz auf mich oder so. Könntest du sein, finde ich. Was wäre denn dein Traum, wenn du wieder einigermaßen gesund bist? Mein Traum? Mhm. Oh Jesus. So beruflich? Vielleicht, das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen abgehoben an, aber vielleicht, dass ich mit diesen, ich sag jetzt mal auch magischen Fähigkeiten, die ich vielleicht habe, ja, dass ich da irgendwelchen Leuten helfen könnte, als Reiki-Lehrer oder irgend sowas. Oder, mhm. Ja. Also wir kommen immer wieder auf diese Magie zurück. Ja. Ja. Ich hab ein ungutes Gefühl dabei. Aber wie auch immer, Frank, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja. In der Hoffnung, dass wir dir Tipps geben können, dass du in die Klinik, wie du am besten in die Klinik kommst, von der du gerade gesprochen hast. Okay. Ja? Okay. Alles Gute von Herzen, Frank. Vielen Dank, Domian. Ich finde deine Sendung wirklich gut und mach weiter so. Ja. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, jetzt haben wir noch 20 Sekunden ungefähr Zeit, bis das wieder Fernsehen kommt. Machen wir ein bisschen Musik bis dahin. Liebe Leute, jetzt begrüße ich auch ganz herzlich die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Heute ist alles ein bisschen durcheinander. Heute gab es, glaube ich, in den dritten Programmen ein Fußballspiel. Das hat irgendwie lange gedauert. Bettina Böttinger musste schon später anfangen und nun sind wir auch sehr, sehr viel später dran. Aber egal, schön, dass ihr da seid. Zu sehr später Nachtstunde. Wir haben 1:23 Uhr schon. Wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen und machen jetzt sofort weiter in gewohnter, trauter Runde. Freie Themennacht, wie immer freitags. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, bitte wählen 0800 220 5050. Freie Themennacht, wie gesagt. Hier ist der Thomas. Thomas ist 25. Hallo Thomas. Dein Thema. Hallo. Hallo Thomas. Hallo. Es geht bei mir darum, dass ich halt, ich habe einen Vierer gemacht mit meinem besten Kumpel. Ein Vierer? Ja, genau. Mit deinem besten Kumpel und? Ja, und meiner Freundin und seiner Freundin. Wäre ja zunächst mal nichts gegen einzuwenden. Genau, aber das Problem ist halt, mein bester Kumpel war ein halbes Jahr mit seiner Freundin zusammen oder ist ein halbes Jahr mit seiner Freundin zusammen und wir haben einen Vierer gehabt und ich habe mich in seine Freundin verliebt. Ach ja, so soll es natürlich nicht enden. Nein, genau. Natürlich. Ist das durch diese Sexgeschichte passiert oder war es vorher, nachher schon? Nein, ich kannte sie vorher überhaupt nicht, gar nicht. Und ich habe mit meinem Freund bin ich... Achso, stopp, Moment. Der Vierer hat stattgefunden, ohne dass du sie vorher kanntest? Genau, genau. Das war merkwürdig. Ja, er hat mir die vorher nie vorgestellt. Und wie, und dann macht man gleich einen Vierer, ohne dass du sie je gesehen hast? Ja, wir sind schon eine relativ offene Gruppe, sag ich mal so. Wir, mein Kumpel und ich, wir kannten uns halt gut und er kannte auch meine Freundin, wir hatten sowas immer schon mal vor irgendwie und eigentlich mehr mein Kumpel und ich. Und naja, dann ist halt so passiert. Was wäre denn passiert, wenn du die überhaupt nicht scharf gefunden hättest? Ja, da wäre vielleicht gar nichts passiert. Ich denke mal, es wäre gar nichts passiert, aber... Merkwürdig. Ich wundere mich, dass man nicht zumindest einmal mal die Frau vorgestellt hat. Ja, das, na gut. Die Sache war halt die, dass wir uns, wir waren was trinken, im Kino gewesen und es lief halt, ist ein bisschen albern, aber es lief halt über Pokern, Strip-Pokern. Ah ja. Und naja, dann kam so das eins zum anderen und wir haben uns ausgezogen und dann, mein Kumpel und ich, wir hatten das eh schon vor und dann war es nun mal soweit. Das Problem ist... Jetzt bist du verknallt in seine Freundin. Genau. Und wann war dieser Vierer? Wie bitte? Wann war dieser Vierer? Das ist jetzt 2 Wochen her ungefähr. Die Sache ist nur die, dass ich mich halt in seine Freundin verliebt habe. Er weiß aber nichts davon. Und wir haben uns wieder getroffen. Ach, du hast dich mit der Frau schon wieder getroffen? Genau, ja. Und genau. Was ist mit deiner Freundin? Sie weiß nichts davon. Mhm. Wie lange zusammen? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre? Ja, genau. Und die Sache ist halt die, sie hat mir aus wirklich großen Schwierigkeiten rausgeholfen. Ich war, bis vor 2 Jahren war ich drogenabhängig und und sie hat mich halt mehr oder weniger auf den rechten Weg geführt und okay. Warum machst du sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das ist Quatsch. Ich weiß nicht, gibt's nicht. So, ja, sie hat mir halt nicht das Gefühl gegeben, dass sie wirklich was, weiß nicht, dass so sexuell, dass sie sexuell was von mir will. Ich weiß nicht. Deine Freundin. Ja, genau. Mhm. Und wie gut bist du mit dem Mann befreundet? Sehr gut. Ist mein bester Kumpel. Also ich kenne ihn seit 8 Jahren. Es gibt ja einen Ehrenkodex, weißt du, ne? Ja, man lässt die Hände von den Frauen des besten Freundes. Ja, und das macht mir natürlich auch gerade ein bisschen fertig. Also ich kenne den Kodex selber. Und ich habe auch immer vorher gesagt, ich möchte das nicht machen. Was ist das denn mit dieser neuen Frau? Ist das eine reine Sexgeilheit, die dich dahin zieht zu der? Ja. Wahrscheinlich ja. Kennst du ja kaum. Irgendwo schon. Aber ich meine, sie ist auch sehr sympathisch. Also ich verstehe mich sehr gut mit ihr. Aber meine Freundin ist halt die mich aus allem rausgeholt hat und die immer zu mir steht. Und du bist auf dem besten Wege dazu, deine Freundin zu verlieren und deinen besten Freund. Na super. Genau. Gratulation. Ja, nur was, wo soll ich mit meinen Gefühlen hin? Ich weiß halt nicht, zumindest wo ich stehe. Zumindest erstmal nicht zu der Freundin von deinem Freund. Ja. Ich bin jemand, der Freundschaften sehr, sehr, sehr hoch hält und sie heilig sieht. Da hat man die Finger von zu lassen. Es sei denn, die ganz große Liebe schlägt irgendwie ein und man ist gar nicht mehr Herr seiner Gefühle. Aber das scheint mir bei dir nicht zu sein. Bei dir scheint es mir eher um Sex zu gehen. Das ist eine wahrscheinlich eine tolle Frau und eine geile Frau. Ja. So. Ja, aber wenn meine Freundin mir das nicht geben kann, was ich sexuell von ihr möchte, was soll ich dann tun? Ich meine, was möchtest du denn von deiner Freundin? Sexuell? Ja, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich würde halt gerne mal alles ausprobieren. Mhm. Also ich würde auch gerne, Analsex oder sowas, aber irgendwie, ich meine, meine Frau, Freundin macht es einfach nicht mit. Und also der Sex ist langweilig. Und sie macht halt alles, ja genau. Mhm. Ja. Hast du mit deiner Freundin darüber gesprochen, dass du da einiges vermisst? Ich traue mich nicht wirklich, weil ich Angst habe, dass sie mich verlässt, wenn ich das sage. Das finde ich okay. Also ich finde, das kann man in einer Liebesbeziehung... Ja, aber wenn sie nicht so offen ist. Bitte? Wenn sie nicht so offen ist und einfach... Dann wird sie offen, indem du es aussprichst. Also wenn sie da verklemmt reagiert, also ich finde schon, dass du das Recht hast, das zu sagen. Denn wenn du es nicht sagst, passieren genau solche komischen Sachen, wie sie jetzt passiert sind. Ja. Also der erste Weg ist ja erstmal, dass man seinen Unmut äußert und sagt, pass mal auf, ich finde unseren Sex zu langweilig. Lass uns mal ein bisschen mehr Winter. Immerhin hat deine Freundin ja diesen Vierer mitgemacht, also so verklemmt kann sie ja nicht sein. Sie war natürlich sehr betrunken, nur ich habe sie auch immer mal gefragt, ob sie mit Peitschen macht oder sowas. Ich meine, ich kannst du anonym sagen jetzt, aber ich meine, ich stehe halt da drauf, wenn es ein bisschen härter wird. Ja, ist okay, so, und, ist auch nichts gegen anzuwenden. Ja, ja, aber sie wird es nie machen. Ich mag es gerne ein bisschen härter. Mhm. Weißt du, dass er dann, ich weiß ja nicht, Domian, ob du das so verstehst, aber ich stehe da einfach drauf. Ich mag es einfach gerne. Ich finde das völlig in Ordnung. So, da stehen so, ganz viele Leute drauf. Wo stehe ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich meinem Freund sagen soll. Ich weiß nicht, was ich meiner Freundin sagen soll. Diese Sache, diese Sache mit dieser Frau von deiner Freundin, das war einmal, ne? Das war einmal, ne? Oder? Nein, ja, es war einmal an diesem Abend und wir haben uns auch nochmal getroffen. Ja, das war mir klar. Und da, also ihr habt euch einmal nochmal getroffen, ne? Ja, genau, aber wir haben auch noch Kontakt über SMS und so. Könnte man ja sofort beenden. Ja, könnte aber man sofort, irgendwie habe ich mich auch verliebt in sie, weil sie hat von der Person her sehr nett ist und auch sexueller als sehr ansprechend ist. Thomas, du willst gerade die Quadratur des Kreises, du willst alles. Ja, ich das will geht irgendwie nicht. Alles. Das ja, es geht nicht. Ja. Also, ich würde, um mal ein bisschen Ordnung in die Sache zu bringen, da ist noch nicht viel emotional abgegangen, glaube ich nicht, zwischen dir und dieser anderen Frau. Bremst das erstmal weg. So. Ja, ich habe auch irgendwie Angst, dass ich irgendwann, wenn ich jetzt noch länger mit meiner Freundin zusammen bin, dass ich nichts mehr erlebe. Ich habe irgendwie so eine Torschlussfrage. Verstehe ich. Lass mich mal ausreden. Lass mich mal ausreden. Der nächste Schritt ist, dass du deine Beziehung in Ordnung bringst, indem du beispielsweise mal anfängst, darüber zu sprechen. Wenn du merkst, dass das nicht funktioniert, kann es sein, dass deine Beziehung sich ausgelebt hat. Ja. Und dann trennt man sich. Und dann kannst du alle Sauereien dieser Welt machen, sagt kein Mensch was. Aber die Hände von der Freundin deines Freundes lassen. Ja, wenn sie es auch unbedingt will, ich weiß ja nicht. Also ich höre daraus nicht die große Liebe, die jetzt über euch gekommen ist. Ich höre daraus. Ich bin halt scharf, ja. Ja, das höre ich nur. Und das finde ich, dann such dir eine andere, wenn du das unbedingt haben willst. Such dir eine andere Frau. Aber mach erstmal klar Tisch mit deiner Freundin. Du kannst ja nicht die Beziehung zu deiner Freundin irgendwie nehmen. Dass sie es gar nicht mitkriegt irgendwie. Thomas, wie lange willst du das denn machen? Ich weiß es nicht. Wie lange willst du das machen? Dann baust du dir irgendeine Lügenwelt parallel dazu auf. Kommst dir selbst vor wie das letzte Arsch? Obwohl, da kann ich mit leben. Jetzt. Ja, na super. Ja. Wenn das jemand mit dir machen würde? Da wäre schon scheiße. Wäre schon, eben, da haben wir es. Ja. Also, ich meine, dieses eine Mal da, was ihr da miteinander gemacht habt, alleine, du und die Frau, da kann man drüber wischen und sagen, okay, komm, legen wir den Mantel des Schweigens drüber. Tja. Das erklär mal deinem Freund, das kannst du deinem Freund doch gar nicht erklären. Ich traue mich gar nicht, ihm das zu erklären. Ja, ja. Dann soll sie den Mund halten, du hältst den Mund und das ist für immer vergessen. So, und dann... Obwohl sie da den Abend den Mund gar nicht so gehalten hat. Naja, aber das hört ja auch nicht jetzt rein. Naja. Welchen Abend? Beim ja, da wo wir es gemacht haben. Naja. So, ja. Nein, war auch nur... Scherz beiseite. Also Thomas... Ich habe dir meine Linie gesagt, dass du deine Beziehung da sondieren musst. Was ist das überhaupt noch? Vielleicht ist das ja wirklich nichts mehr, deine Beziehung. Und du hast ganz andere sexuelle Gelüste. Ich verstehe, was du sagst. Dass du sagst, ich habe... Schwierig ist es irgendwie. Ja, und du willst Sachen, du willst nicht irgendwann dastehen und das Gefühl haben, ich habe was versäumt. Ja. Aber dann musst du erstmal klare Verhältnisse schaffen. Und dann kannst du in jeden SM-Club gehen und dich auspeitschen lassen, bis wie das Zeug hält. Ja, du hast recht, aber ist alles nicht so einfach. Ist alles nicht so einfach. Mehr gibt's nicht zu sagen. Das musst du jetzt selbst für dich regeln. Ich habe dir meine Meinung gesagt, das wolltest du ja auch nur. Domian, da danke ich dir auch. Alles Gute, Thomas. Darf ich noch einen grüßen? Meine Freundin eben grüßen, einmal. Deine Freundin? Nein, meine Freunde eben. Ja. Weil vielleicht hört einer zu, ich habe einen Kumpel, der hört immer gerne zu. Ja, somit weiß der Kumpel jetzt auch, dass du da Sachen im Laufen hast. Ja, aber der weiß sowieso Bescheid. Achso, na gut, schnell raus, die Reste. Also, alle meine Kumpels beim Bau einer Hütte. Frohes Pfingsten! Der Thomas, 25. Jetzt ist die Beatrix hier. Die Beatrix ist 27. Hallo Beatrix. Ja, hallo. Beatrix, dein Thema. Ja, ich bin mit 15 Jahren immer vergewaltigt worden. Mit 15 Jahren? Ja. Von wem? Von meinem damalig ersten Freund. Ja. Ja, und das hat ziemlich lang gedauert, bis dass ich da mit der Sprache rausgerückt bin. Was ist denn damals genau passiert? Ja, das war, meine Eltern waren über das Wochenende weg. Und ja, dann bin ich den Freitag nach der Schule dann besuchen gefahren. Der hat in Köln gewohnt. Ja. Und dann wollte ich abends halt wieder nach Hause. Und dann fing das Ganze halt an, ich sollte nicht nach Hause fahren. Ja, und dann hat sich das halt so hochgeschaukelt. Und dann hat er die Wohnung abgeschlossen, hat mich erstmal bewusstlos gewirkt. Und ja, hat dann seinen Spaß gehabt. Er hat dich bewusstlos gewirkt und dich dann, während du bewusstlos warst, vergewaltigt. Genau. Und das ging halt, beziehungsweise ich bin irgendwann dann in seiner Abstellkammer aufgewacht. Ja, und das ging dann weiter bis sonntags. Ich kann mich auch nur noch erinnern, dass ich sonntags gegen 10 Uhr abends wieder zu Hause war. Dann warst du wie viele Stunden da? Ja, von Freitag bis Sonntag. Das war ziemlich lange. Ja. Hat er dir zwischendurch immer wieder den Hals zugedrückt? Ja. Oder hat er dir auch was gegeben, irgendwas in die Getränke getan? Nein, das nicht. Ich habe da gar nichts zu trinken gekriegt. Also während ich in der Abstellkammer saß, beziehungsweise da hat er halt jede Menge leere Flaschen gehabt. Und ja, damit bin ich halt so übers Wochenende gekommen. Mit den Resten, was da halt drin war, die habe ich dann so getrunken, weil halt nichts anders da war. Und dann am Sonntag hat er dich freiwillig gehen lassen? Nein, da habe ich dann eine Möglichkeit ergriffen, wo ich gehört habe, dass der die Wohnung verlassen hatte. Also ich muss dazu sagen, er hat ziemlich viel getrunken damals. Er hat viel getrunken? Ja. Mhm. Und dann habe ich mitgekriegt, also abends irgendwann habe ich dann nur Flaschen klappern gehört und die Tür, dass er dann raus ist. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe die Tür, also die Schlafzimmertür, die hat er abgeschlossen. Die Abstellkammer war ein Extrazimmer vom Schlafzimmer. Mhm. Und ja, dann habe ich da irgendwie, beziehungsweise habe ich die Tür aufgebrochen oder aufgemacht. Ich weiß es so genau auch nicht mehr. Und auf jeden Fall bin ich dann da abgehauen. Beziehungsweise habe ich mich erstmal gewaschen und die ganzen Klamotten da gelassen, habe dann seine Klamotten angezogen und bin dann da raus. Und abends dann bin ich dann zu Hause, also abends gegen 10 war ich dann zu Hause. Da warst du 15 Jahre alt. Ja. Hatte dich deine Mutter, deine Eltern nicht vermisst? Meine Eltern waren übers Wochenende nicht da. Ach so, ja. Und das war halt von ihm aus dann auch, auch der Grund, dass er halt meinte, ja, wenn meine Eltern eh nicht da sind, dann könnte ich ja dann bei ihm schlafen übers Wochenende. Hast du dann bald irgendjemandem davon erzählt? 7 Jahre später dann. 7 Jahre später? Ja, dann habe ich meiner Freundin beim Renovieren geholfen und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen oder im Radio war, auf jeden Fall war da irgendwie im Hintergrund dann auch ein Bericht darüber. Und dann bin ich halt so, kam dann alles auf mich zugestürzt. Dieser Mann ist nie angezeigt worden? Doch, meine Freundin, die hat mich dann dazu bewogen, dass ich zur Polizei gegangen bin, beziehungsweise der hat mich so quasi dahin geschliffen. Nach 7 Jahren, ne? Ja, und dann habe ich Anzeige erstattet, ja, und dann kriegte ich dann ein paar Tage später Bescheid, dass der gar nicht mehr auffindbar ist, dass er spurlos verschwunden ist. Wie viel älter war der? Du warst damals 15, wie alt war der? Ja, 21. 21. Ja, und? Und dabei ist es dann auch geblieben, dass er nicht auffindbar ist? Nein, vor 2006 kriegte ich dann während der Arbeit plötzlich einen Anruf von der Polizei, von der Kripo in Köln, dass das ihn durch Zufall bei einer Personenkontrolle erwischt hätten. Sodass sie das dann doch gefunden haben und damit ging das ganze Spielchen dann wieder los. Was heißt das ganze Spielchen? Ja, also dass das ganze psychisch wieder hochkam. Ach so. Und dann alles, also dass mir dann wieder psychisch schlecht ging und ist es denn ja, aber das habe ich dann auch einigermaßen wieder verkraftet. Ist es denn dann zu einer Gerichtsverhandlung gekommen? Ja, das war letztes Jahr einen Tag vor Heiligabend. Ah, und zu was ist er verurteilt worden? Da ist er dann zu 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Zu 3 Jahren und 6 Monaten? Ja, allerdings muss ich dazu sagen, danach ist wie so ein Vorhang von meinem Kopf wieder gefallen. Dann ging es mir von heute auf morgen wieder super. Ging es war, als wenn niemand gewesen wäre, war alles wieder klasse. Bis dann sechs bis sieben Wochen später ich dann das Urteil schriftlich hatte, beziehungsweise dann den Abschluss vom Gericht. Mhm. Und da habe ich dann drin gelesen, dass er eine 7 Jahre alte Tochter hat. Mhm. Ja, und das ist so mein Problem jetzt, was mich wieder aufwühlt. Warum? Dass ich, ja, ich weiß nicht, so ein schlechtes Gewissen, dass die Kleine jetzt halt ohne einen Vater aufwachsen muss. Und ich weiß nicht, dass... Aber du weißt ja gar nichts um die Verhältnisse, ob das Kind bei ihm lebt, ob er Zugang zu dem Kind hat, wie die Verhältnisse sind, das weißt du ja nicht. Das habe ich alles durch das Stiftliche halt erfahren, beziehungsweise es ist nicht sein leibliches Kind. Er ist mit der Mutter des Kindes während ich schwanger war, ist er mit der zusammengekommen. Ach so. Und lebte er denn bis vor kurzem dann noch mit... Ja, die haben zusammen gelebt und er war halt der Erzieher von ihr. Mhm. Ja, und deshalb habe ich halt so ein Problem damit, was mich halt so stört. Dass, ja. Dass ich mich jetzt quasi wieder also schuldig fühle, dass er jetzt sitzt. Also ob er jetzt wirklich sitzt, weiß ich nicht, weil er der Vision gegangen ist. Mhm. Und ja. Also, da möchte ich dir mal gleich spontan was zu sagen, Beatrix. Dieser Mann scheint dir ein extremes Leid angetan zu haben. Du hast ein Martyrium da in diesen 2 Tagen durchgestanden. Dass es nur rechtens ist, dass dieser Mensch hinter Schloss und Riegel kommt, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Ja, das war... Wenn das ging jetzt mir ja auch dann plötzlich wieder so gut. Ja, ja, ist mir schon klar. Wenn das jetzt zur Folge hat, dass er eventuell getrennt wird von diesem Kind, worüber wir gar nichts wissen, wie es da zugeht bei denen, finde ich, musst du dir darüber keine Gedanken machen. Du könntest sogar sehr stolz darauf sein, dass alles jetzt so gelaufen ist, denn die Gefahr, dass er so etwas wieder machen würde oder vielleicht sogar schon gemacht hat, die ist ja nur groß, wenn jemand das so brutal einmal vorgegangen ist. Insofern ist eine Bestrafung ja von allergrößter Wichtigkeit. Abgesehen weiß ich auch gar nicht, wie er das Kind behandelt. Das wissen wir ja gar nicht. Nein. Vielleicht ist es ja sogar ein großes Glück für diese Frau und für das Kind, dass der weg ist. Also so wie das in der Zeugenaussage war, da waren halt auch ein paar Zeugen und wohl eine gute Freundin von ihm, die da auch ausgesagt hat. Und da, das hat meine Anwältin mir im Nachhinein erzählt, dass die wohl auch, beziehungsweise dass er das wohl bei seiner besten Freundin damals, dass es da fast genauso abgelaufen ist. Mhm. Und also, dass es halt nur halt ohne Vergewaltigung war, sondern dass er die halt auch versucht hat, tagelang festzuhalten. Und wie alt ist denn diese Stieftochter eigentlich? 7 oder 8 Jahre müsste die jetzt sein. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mutter des Kindes einen extremen Schock bekommen hat, nachdem sie erfahren hat, was ihrem Freund angerichtet hat. Mhm. Und die Tochter ist jetzt 7, 8, irgendwann ist sie auch 14, 15. Und naja, wir wollen gar nicht weiter darüber spekulieren, was passieren könnte. Ja, aber wo ich mir auch Gedanken, also was ich schon auch schon oft drüber nachgedacht, worüber ich schon oft drüber nachgedacht habe, ist, der hat ja wohl seitdem die halt zusammen sind, war der ja nirgendwo angemeldet. Der hat ja ohne Papiere gelebt, ohne gar nichts. Deshalb war der ja nicht auffindbar. Mhm, und der hat ja weiterhin in Köln nur 2 Straßen weiter von der Wohnung damals gewohnt. Mhm. Also jetzt bis zuletzt gewohnt. Mhm. Das ist keine 2 Straßen weiter von da. Das ging dir immer wieder durch den Kopf? Ja. Mhm. Umso besser, dass er jetzt dingfest gemacht ist. Umso besser. Wie war das für dich, als du den nach so langen Jahren vor Gericht wieder gesehen hast? Kann ich gar nicht beschreiben. Also ich weiß es nicht. Ich hätte mir den jetzt selbst vorgenommen, weil so wie ich den jetzt halt gesehen habe. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch körperlich was stärker und wenn ich den dann da gesehen habe, wie so ein Würstchen da dann vor mir sitzt oder neben mir saß da, also heutzutage wäre das, denke ich mal, kein Problem mehr, mit dem fertig zu werden. Findest du das Urteil, so es hoffentlich dann, oder so es bei diesem Urteil bleibt von 3 Jahren, findest du das, wie bewertest du das Urteil? muss sagen, nach der Verhandlung war mir das Urteil eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, er wurde verurteilt. Ja, das war das. Und wie gesagt, es ging mir nachher plötzlich so gut. Und also die 2 Monate danach, das war wie ein neues Leben. Ich finde, dass du dir über diese Fragestellung, welche Auswirkungen das auf seine familiären Verhältnisse hat, darüber musst du dir keine Gedanken machen. Ich würde dich moralisch wirklich davon freisprechen, dass du dir darüber Gedanken machen musst. Das musst du nicht tun. Es ist so gut, dass der Typ hinter Schloss und Riegel sitzt, hoffentlich bald. Ja, das weiß ich, wenn ich aber jetzt halt wirklich schon sitze. Ja. Und das Schlimme ist halt, in 14 Tagen ist halt wieder der Zeitpunkt, wo das halt passiert ist. Mhm, wo sich das jährt. Genau. Hast du denn eigentlich überhaupt nach diesem Grauen dich mal auf einen Mann einlassen können, auf eine Beziehung? Ja, ich bin jetzt seit 7 Jahren und 2 Monaten wieder mit mit jemandem zusammen, mit dem lebe ich auch zusammen. Ah ja. Und aber zurzeit muss ich sagen, klappt es da. Also gehe ich ihm auch mehr oder weniger aus dem Weg. Ist da auch mehr. Hast du denn mehr Distanz angesagt? Hast du denn mit dieser Person, als es euch gut ging, auch eine für dich befriedigende Sexualität leben können? Ja. Das schon. Ja, also dann muss ich sagen, das ist, also bei ihm ist das was ganz anders. Ja, aber das ist doch sehr schön. Aber wenn es jetzt so in dem Zeitpunkt ist, wenn es dann wieder drauf zukommt, auf das Datum, auf den Termin, dann. Hast du denn eigentlich irgendwann mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Ich habe es versucht, aber da bin ich vorne und hinten nicht mit zurechtgekommen. Da war es schon fast so weit, dass die mich in die Landesklinik eingeliefert hätten. Ja. Und da habe ich das alles wieder abgebrochen. Also ich muss sagen, ohne komme ich besser zurecht. Aha, also du möchtest das gar nicht. Mhm. Mhm. Ja, sonst hätte ich gesagt, vielleicht gerade jetzt auch in dieser Zeit wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du dir da doch ein bisschen Unterstützung holen würdest. Aber wenn du so klar sagst, das möchte ich nicht. Also ich habe es zweimal probiert, einmal bei einer Frau und einmal bei einem Mann. Und wie gesagt, das hat absolut nicht hingehauen. Und Beatrix, da kann ich dir ja nur von meiner Seite aus das nochmal unterstreichend sagen, dass du dir keine Bedenken haben musst. Sei froh, dass es zu dem Gerichtsurteil gekommen ist, überhaupt zu dem Verfahren. Und alles andere betrifft dich nicht, ist nicht dein Leben. Ja, das ist so einfach gesagt. Ja, aber ich sag's dir ja nur so, wie ich jetzt spontan darauf reagiere. Liebe Beatrix, also du möchtest keine psychologische Hilfe, das respektiere ich. Dann wünsche ich dir trotzdem, dass du da gut durchkommst. Du hast einen Partner. Wenn es dennoch irgendwie zu schwierig wird, suche dir eine Hilfe. Wenn du nicht weiterkommst, melde dich bei uns nochmal, dann helfen wir dir sehr gern dabei. Mhm. Ja? Okay. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Okay, dann danke ich dir. Auf Wiederhören, Beatrix. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss. Nadine, 27. Hallo Nadine. Hallo Domian. Um was geht's? Und zwar, ich suche mir Bestätigung bei Männern. Ach guck. Ja. Wie äußert sich denn das? Ja, so sexuell gesehen. Ob das jetzt Telefonsex ist oder ob wir uns live treffen. Das heißt, du hast viel Sex? Ja. Sehr viel Sex? Ja, so manchmal mehr, manchmal weniger. Sagen, in den guten Zeiten sind so 3-4 Männer in der Woche. 3-4 Männer in der Woche? Ja. Du bist eine Nymphomanin? Ja, das ist, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe früher eigentlich viel Ablehnung bekommen von Familie und jetzt suche ich mir die Bestätigung halt anders. Wie lange suchst du dir denn schon die Bestätigung anders? Also so schlimm ist es jetzt erst seit einem Jahr ungefähr. Das heißt, das sind hunderte von Männern, die du schon gehabt hast. Ja, nicht ganz. Also nicht ganz. Wie gesagt, manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm. Es fing vorher sicher auch schon ein bisschen an, dann käme man ja auf eine ganz große Zahl. Ja, damals hatte ich auch Beziehungen und die liefen auch mehrere Jahre. Bist du den Beziehungen treu gewesen? Bis auf einmal ja. Ach so, dann kann man doch schon sagen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt im vorigen Jahr das dann so richtig losging. Genau. War da irgendwas passiert? Nee, eigentlich nicht. Das hat sich so nach und nach alles ergeben. Die Männer, die du, wenn das 3-4 Männer die Woche sind, das ist ja schon sehr aufwendig, das überhaupt zu bewerkstelligen. Wo lernst du die kennen? Sind das jedes Mal andere Männer? Ja, im Internet lerne ich die kennen. Und das sind jedes Mal andere Männer? Nicht immer, aber meistens. Also es gibt nicht so ein Telefonbuch oder dass du im Handy ganz viele Nummern gespeichert hast, auch heute rufe ich den mal an? Habe ich auch, aber eher so übers Internet. Du hast mit diesen Männern immer Sex? Ja. Also wir schauen vorher auch einen Film. Also ein bisschen Porno gucken, in Stimmung kommen. Genau. Und bist du so eine Frau, die halt auch so an jeder Hand, an jedem Finger 10 Männer haben kann? Ja, das ist das Problem. Eigentlich, also meines Erachtens nicht. Warum? Ja, ich bin nicht gerade schlank. Wie viel wiegst du denn? Ja, so 130. Holla, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja. Wie groß bist du? 1,75. 1,75 und 1,30, also 130 Kilo genau. Wiegst du. Und das sind dann so Jungs, die auf mollige Mädels stehen. Genau. Und da gibt's eine ganze Menge, glaube ich, ne? Ja, also da sind auch echt ein paar gut aussehende dabei. Ja, also keineswegs auch dicke Jungs, sondern schlanke Recken. Genau, also ich suche mir schon die raus, die mir gefallen. Wie fühlst du dich, wenn du mit denen Sex hattest? Super. Super? Ja. Auch wenn die dann gegangen sind oder wenn du gehst? Ja. Wer geht? Gehst du oder gehen die? Nee, die kommen eigentlich immer zu mir. Die kommen zu dir. Schlafen die bei dir oder ist es so ein schneller Sex am Tage? Nee, eher so schnell, weil ich das nicht möchte, dass die hier schlafen. Warum? Weil ich auch ein kleines Kind habe. Ach so, du hast auch noch ein Kind? Ja. Wie alt ist das Kind? 5. Dann kriegt das ja auch mit, wenn die Mama ständig Männerbesuch kriegt, ne? Nee, also ich guck schon, dass sie das nicht mitkriegt. Also wenn, dann kommen die erst. Also die Kleine geht immer um 7 Uhr ins Bett und vor 9 Uhr lasse ich dann keinen kommen. Und wie lange dauert dann so eine sexuelle Begegnung mit den Männern? Ja, zwischen 5 Minuten und 4 Stunden. Zwischen 5 Minuten und 4 Stunden? Ja. Das heißt, es gibt auch den Fall, dass jemand zu dir kommt, ja. Hose runter, zack, zack und tschüss? Genau. Bis hin zu 4 Stunden, das sind dann längere Sessions. Genau, wo es dann auch länger zur Sache geht. Wie fühlst du dich denn generell bei diesem Leben? Ja, eigentlich ganz gut. Also dadurch, dass ich die Bestätigung da kriege, fühle ich mich gut dabei. Aber du rufst mich ja an. Ja. Warum? Ja, weil meine Elfen gesagt haben, da stimmt irgendwas nicht. Wer hat das gesagt? Meine Elfen. Wer denn? Elfen? Ja, meine beiden besten Freundinnen. Die sind auch. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Elfen? Ja, die sind von der Figur her genauso wie ich. Und da die beiden Busenfreundinnen sagen, Nadine, da stimmt was nicht mit dir. Genau, und die sagen, du hast einen Knall. und da stehst du ratlos davor und sagst, hört mal, ich will nur meinen Spaß haben. Ja, genau. Ne? Ihr seid ja nur neidisch, weil ihr nicht so viele abkriegt. So ungefähr. Könnte sein, ne? Ja. Ja. Ja, die sagen auch, das kann nicht sein, dass das so viele verschiedene Männer sind. Also verschiedene, auch vom Äußerlichen verschieden, meinst du, oder? Ja. Ja. Also es gibt kleine, es gibt große, es gibt dicke, es gibt dünne, es gibt jüngere, es gibt auch ältere. Ja, mit Glatze, ohne Glatze, rote Haare, braune, blonde. wie alt war der Älteste bisher? 43. Und der Jüngste? 18. Und der Größte? Ich meine jetzt die Körpergröße. Ich glaube 1,90. Und der Kleinste? Ja, so 1,60. Und alles war okay? Ja. Hast du keinen bestimmten Typ, wo du sagst, da gehe ich wirklich ab wie eine Rakete? Ach doch, da habe ich auf jeden Fall. Sag mal, was ist denn so dein Idealmännermaß? Da habe ich eigentlich gar keinen. Nee. Ich habe früher immer gesagt, ich stehe nicht auf Rothaarige. Ja. Und jetzt hatte ich einen und der war super. Also eher doch die dünneren dann? Ja, doch. Doch. Ja. Also ich stehe eigentlich gar nicht so auf Mollige. Hast du denn nicht Lust, dich mal wieder zu verlieben? Doch, natürlich. Aber das geht natürlich in dem, wenn du den schnellen Rhythmus hast, nicht so, ne? Nee. Das ist ja das Problem. Wie ist das denn? Wir müssen natürlich bei so einer hohen Frequenz auch über den Schutz reden. Schützt du dich? Ja, mit Kondomen. Immer? Ja. Gut. Haben wir das schon mal abgehakt? Ja. Also Nadine, weißt du, wenn deine Freundinnen sagen, du hast eine Klatsche, was du da machst. Ja. deine Elfen. Du aber sagst, Mädels, ich fühle mich dabei wohl. Dann fühlst du dich auch wohl. Ja. Ich würde jetzt spontan sagen, dass das schon ein Suchtverhalten ist, wenn man das so macht. Mhm. Aber wenn du rundherum noch immer sagst, dass du dich dabei wohlfühlst und das vielleicht, siehst du das vielleicht auch so als Phase an? Ja, ich probiere viel aus. Ja. Und wenn du nie ein schales Gefühl dabei hast, hast du nie ein schales Gefühl dabei? Ein, zwei Mal vielleicht, aber sonst eigentlich nicht. Also wir sind uns einig, dass auf Dauer das natürlich ein schlechtes Lebenskonzept ist. Natürlich. Ne? Wenn du das eine Weile mal so machst, um mal so richtig Sau rauszulassen und deine Erfahrung zu sammeln und deine Bestätigung dir reinzuholen, ist auch okay. Mhm. Die Frage ist nur, ab wann fängt es wirklich an, eine Sucht zu werden, dass du dich beispielsweise auch gar nicht mehr auf einen Menschen, auf einen Mann einlassen kannst, sondern nur noch diesen schnellen Wechsel haben willst. Dann wird's bedenklich, finde ich. Ja. Dann wird's bedenklich. Das musst du im Auge haben bei der ganzen Sache. Ja. Ne? Sonst sag deinen Elfen, lasst mich in Ruhe, ich will meinen Spaß. Okay. Grüße mal die Elfen. Ja, mag ich. Die sind, glaube ich, gerade vom Radio. Nadine. Ich liebe euch. Nadine, alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, wen haben wir hier? Patrick. Patrick ist 20. Hallo, Patrick. Ja, hallo. Patrick, um was geht's? Ich fliege im November nach Afrika für 9 Monate und davon wollte ich eigentlich so erzählen. Du fliegst für 9 Monate nach Afrika? Ja, nach Wohin Tansania. Wohin aber? Nach Tansania. Warum? Das ist ein freiwilliger Dienst von der Caritas. Ah, so eine Art soziales Jahr oder sowas? Ja, genau so in der Art. Das ist ja toll. Was genau wirst du da machen? Ich werde da in ein Kinderheim gehen. Was da genau passiert, das kann ich alles auch noch gar nicht sagen. Informationen folgen alles noch. folgt alles noch. Aber das ist aber eine mutige Aktion. Ja. Das passiert aber jetzt nicht anstelle von Zivildienst. Nee, das ist nicht anstelle von Zivildienst. Das ist freiwillig von, also wie gesagt, über die Caritas. Ja. Da musste ich über ein Bewerbungsverfahren und sämtliche Bewerbungsgespräche. Verstehe. Und dann wird das, ich bekomme alles bezahlt, bis auf den Sprachkurs. Ja. Den muss ich selber, Kiswahili. Oh, wow, ja, das wird schwer werden. Ja, das wird alles alles noch eine sehr heikle Angelegenheit. Warum machst du das? Also ich habe jetzt eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, bin jetzt da im letzten Jahr. Mhm. Und ich weiß nicht, der ganze Kontinent fasziniert mich und ich wollte sowieso ein ganzes Jahr mal weg. Mhm. Und ich habe mir halt gedacht, Amerika, Australien macht jeder. Ja. Und ja, wenn man noch was Gutes dabei machen kann, ist es ja umso besser. Respekt, ich ziehe mir einen Hut vor dir. Das finde ich wirklich toll, dass du 20 Jahre bist, erst alt, dich auf so eine Sache einlässt. Du wirst gravierende Erfahrungen sammeln, die für dein Leben Gold wert sind. Du wirst Erfahrungen sammeln, die keiner hier so mitbekommt, der schön im geordneten und satten Deutschland bleibt. Und du wirst natürlich auch eine ganz andere Realität kennenlernen, eine Lebensrealität. Ja, da sind wir auch schon aufgeklärt worden. Also die ganze andere Kultur mit Essgewohnheiten, alles Mögliche. Viele würden da wahrscheinlich auch gleich sagen, Afrika und dann irgendwie Busch und so, da holt man sich ja 1000 schlimme Krankheiten. Hast du da Angst vor? Nee, eigentlich gar nicht so. Also ich muss sagen, ich bin jetzt von der Impfberatung ganz gut aufgeklärt worden. Was hast du denn alles impfen lassen müssen? Alles Mögliche, also Hepatitis A, Hepatitis B, Meningokokken, Tollwut, alles Mögliche. Da gibt es jetzt auch noch ein paar Probleme, weil man Tollwut normal gar nicht mehr so impfen darf, und also beziehungsweise im Voraus. Ist das Malaria-Gebiet? Das ist noch nicht so klar. Also ich muss auch eine Malaria-Prophylaxe vorher machen und dann halt immer, wenn ich in gefährdete Gebiete gehe, dann eben so Tabletten nehmen. Ja, und wo wirst du da wohnen? Das ist in so einer Ordensgemeinschaft, also katholische Ordensgemeinschaft, also mit Schwestern da. Mhm. Aber du musst dann ja wirklich ganz schnell die Sprache lernen, sonst kannst du dich mit den Kindern ja gar nicht beschäftigen. Ja, genau. Also ich hatte jetzt schon mal so einen Schnuppersprachkurs, dann im August ist so ein Intensivsprachkurs, ja, dann ist da vor Ort nochmal ein Sprachkurs. Und ja, ansonsten ist das eine schwierige Sprache? Es geht. Also wir haben vom Grammatischen her, also das ist eigentlich total einfach, aber ungewohnte ja, Worte, ne? Die Vokabeln sind halt sehr schwer, weil man überhaupt gar keine Bezüge dazu hat. Patrick, die Sendung ist vorbei. Ich freue mich, dass wir zumindest noch 3,5 Minuten haben sprechen können. Ich finde das eine tolle Sache, was du machst, und ich wünsche dir alles Glück der Welt dafür. Komm gut wieder. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, schönes Wochenende.